Meld euch mit Matthias und Sandra. Ein Pixel hell springt durch die Nacht. Mit 8-Bit Zauber ist er erwacht. Die Farben leuchten wild und klar. Retro Gaben, wie wunderbar. Herzlich willkommen in der Retronom, die AK. Matthias und Sandra. Ein Joystick führt uns durch die Zeit. Vergangenheit wird Wirklichkeit. Der Soundtrack piepst, der Bildschirm blinkt. Das ist der Zauber, der uns verbindet. Mit Flipper. Jagt die Geister fort. Mario springt an jedem Ort. Authentisch, echt, ein Farbenspiel. Der Retro-Zauber, unser Ziel. Matthias!